Prüfungsbeispiel 4. Europa braucht einen neuen Energiemix. Erster Vortrag. Meine Damen und Herren, heutige Industriestaaten benötigen Unmengen an Energie. Der Bedarf wird in den nächsten Jahrzehnten sehr schnell und sehr stark anwachsen. Deshalb müssen sich Politiker und Wissenschaftler schon heute Gedanken machen, wie auch zukünftig ausreichend Energie zur Verfügung gestellt werden kann. Gegenwärtig wird der größte Teil der Energie in Europa traditionell aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Das heißt, Kohle, Erdöl oder Erdgas werden verbrannt, um Wärme zu gewinnen. Mithilfe dieser Wärmeenergie wird dann elektrische Energie erzeugt. In meinem heutigen Vortrag beschäftige ich mich mit dem Thema, welche alternativen Möglichkeiten gibt es, Energie ökonomisch und in großer Menge zu gewinnen. Im ersten Abschnitt will ich kurz untersuchen, welche Gründe eine Verringerung des Einsatzes der fossilen Brennstoffe notwendig machen. Der erste Gliederungspunkt steht also unter der Fragestellung, warum muss in Zukunft der Anteil fossiler Brennstoffe reduziert werden? Der zweite Gliederungspunkt beantwortet die Frage, wie sehen Wissenschaftler die zukünftige Nutzung regenerativer Energien? Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf der Energiegewinnung aus Biomasse. Im letzten Abschnitt meines Vortrags, dem dritten Gliederungspunkt, beantworte ich die Frage, wie werden die weiteren Chancen für Kernenergie von den Experten gesehen? In keinem Punkt gehen die Meinungen von Wissenschaftlern und Politikern, aber auch in der Bevölkerung, so weit auseinander wie bei der Kernenergie. Viele Menschen befürchten den sogenannten GAU. Das ist die Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Die Wissenschaftler müssen bei der Planung von Kernkraftanlagen den GAU berücksichtigen. Das Leben der Menschen und die Umwelt dürfen in einem solchen Fall nicht beeinträchtigt werden.